Erster, unser Körper auf der Erde ist wie ein Zelt. Gott gibt uns ein ewiges Haus im Himmel. Er hat es selbst gemacht. Zweiter, wir warten sehnsüchtig auf unser Haus im Himmel. Dritter, wenn wir es anziehen, sind wir nicht nackt. Vierter, das Leben hier ist schwer. Wir wollen das neue Leben von Gott haben. Das Leben soll den Tod besiegen. Fünfter, Gott hat uns dafür gemacht. Er gab uns seinen Geist als Sicherheit. Sechster, wir sind immer mutig. Wir sind noch nicht zu Hause beim Herrn. Siebter, wir leben durch Glauben. Wir sehen Gott noch nicht. Achter, wir sind mutig. Wir wollen lieber diesen Körper verlassen und beim Herrn sein. Neunter, wir wollen Gott immer gefallen. Das ist unser wichtigstes Ziel. Zehnter, wir alle müssen vor Christus stehen. Er ist unser Richter. Er bewertet unsere Taten. Elfter, wir haben Respekt vor Gott. Wir wollen Menschen gewinnen. Gott kennt uns gut. Ich hoffe, ihr kennt uns auch gut. Zwölfter, wir loben uns nicht selbst. Wir geben euch einen Grund für Stolz. Manche Menschen sind nur stolz auf ihr Aussehen. Sie haben kein gutes Herz. Dreizehnter, wenn wir verrückt wirken, ist es für Gott. Wenn wir vernünftig sind, ist es für euch. Vierzehnter, die Liebe von Christus leitet uns. Einer starb für alle Menschen. Deshalb sind alle gestorben. 15. Er starb für alle. Wir leben jetzt für ihn. Er starb für uns und lebt wieder. 16. Wir bewerten Menschen nicht mehr nach menschlichen Regeln. Früher dachten wir menschlich über Christus. Jetzt tun wir das nicht mehr. 17. Wer in Christus ist, ist ein neuer Mensch. Das Alte ist weg. Alles ist neu. 18. Gott hat das getan. Er schloss Frieden mit uns durch Christus. Er gab uns die Aufgabe vom Frieden. 19. Gott war in Christus. Er vergab uns unsere Sünden. Er gab uns die Botschaft vom Frieden. 20. Wir sind Boten für Christus. Gott spricht durch uns. Wir bitten euch, schließt Frieden mit Gott. 21. Christus hatte keine Sünde. Gott machte ihn für uns zur Sünde. So sind wir vor Gott gut.